MDR Kultur. Hörspiel. Als Weihnachtsgeschichte kennen wir alle ja mehr oder weniger genau die Erzählungen im Neuen Testament zur Geburt Jesu von Nazareth. Es begab sich aber zu der Zeit. So beginnt diese Geschichte. Und zwar ganz so, als wäre sie der wahre Bericht über einen historisch belegten Vorgang. Die Zeit, so erfahren wir, sei die gewesen, als Quirinius Statthalter in Syrien war und der Kaiser Augustus eine Volkszählung anberaumte. Also haben sich auch Josef und Maria nach Bethlehem begeben. Der Dramatiker und Kinderbuchautor Ulrich Hub hat mit seiner Geschichte »Das letzte Schaf« den Fokus der Beobachtungen etwas verlagert und somit eine eigene Sicht auf die Dinge verfasst. Das gleichnamige Hörspiel präsentieren wir Ihnen nun als Erstsendung im Programm von MDR Kultur. Der Autor schreibt zu seiner Neuinterpretation der Weihnachtsgeschichte: »Ich hatte mich immer darüber gewundert, dass die Schafe, Kernbestandteil jeder Weihnachtskrippe, im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommen. Den Hirten auf dem nächtlichen Feld wird lediglich ausgerichtet: Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden, und schon machen sie sich auf den Weg. Von einer Krippe ist ebenso wenig die Rede wie von einem Stall, schon gar nicht von einem Ochsen oder einem Esel. Das Kind könnte also ebenso gut in einem Schuhkarton unter einer Autobahnbrücke liegen. Ich hab Angst. Schlaf weiter. Hast du mich noch lieb? Nicht, wenn du mich mitten in der Nacht wächst. Wieso ist es überhaupt so hell? Unser ganzes Feld liegt im grellen Licht. Jeder Felsblock, jede Distel, sogar jeder abgeknabberte Grashalm ist deutlich zu erkennen. Am Himmel steht ein neuer Stern. Das ist überhaupt kein Stern. Er hat so einen komischen Schweif. Sieht aus wie eine Rute. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Vielleicht sollten wir mal unsere Hirten fragen. Die sind weg. Unsinn. Hirten müssen immer bei ihrer Herde bleiben. Das müsstest du eigentlich wissen. Kein einziges Schaf darf je verloren gehen. Hinter diesem Felsen hocken unsere Hirten um ein kleines Feuer. So wie jede Nacht. Wenn du mir nicht glaubst, schau selbst nach. Das letzte Schaf. Ein Hörspiel von Ulrich Hub. Nach einer wahren Geschichte. Unsere Hirten sind weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Die Kohlen sind kalt. Ein dünner Rauchfaden hängt in der Luft. Nur ihr Rucksack liegt noch im Gras. Ach, und wenn schon. Endlich sind die mal weg. Ständig nerven sie mit unsinnigen Regeln und Vorschriften. Immer kommen sie in den unpassendsten Augenblicken, wenn man gerade mitten im Spielen ist. Heute Nacht können wir mal machen, was wir wollen. Und? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Hey, in ihrem Rucksack sind nur Ersatzstrümpfe. Und ein paar Zahnbürsten. Bist du wahnsinnig geworden? Ich brauche erst mal was zu fressen. Irgendwo in diesem Rucksack haben unsere Hirten doch immer ein paar Leckerlis versteckt. Wir kriegen jede Menge Ärger, wenn sie zurückkommen. Wir kommen niemals wieder. Quatsch. Die sind nur mal kurz weggegangen. Kein Hirte würde Schafe wie uns für immer verlassen. Man muss uns nur anschauen. Wir sind super süß, kuschelweich und blütenweich. Vor allem ich. Vor allem ich. Ich. Besonders weiß bist du nicht gerade. Ist es denn etwa meine Schuld, dass es die letzten Tage nur geregnet hat? Heute Nacht ist auf unserem Feld eine Katastrophe passiert. Du hast tief und fest geschlafen. Aber ich habe alles beobachtet, und zwar ganz genau. Ausgerechnet du willst was beobachtet haben. Du bist doch nicht ganz richtig im Kopf. Ständig siehst du Dinge, die überhaupt nicht da sind. Oder Dinge, die erst noch kommen sollen. Kürzlich hast du sogar behauptet, bald gibt es Telefone und Fernseher. Blühender Blödsinn. In der Zukunft werden Hirten nicht mehr um ein kleines Feuer hocken und in die Flammen starren, sondern völlig gebannt auf einen Bildschirm glotzen, auf dem bunte Bilder flimmern. Was willst du heute Nacht beobachtet haben? Zuerst habe ich so ein komisches Prickeln und Kribbeln am ganzen Körper gefühlt. Im nächsten Augenblick schwebte völlig lautlos eine riesige, leuchtende Erscheinung herab. Aus heiterem Himmel fing eine hohe Stimme zu singen an. Fürchtet euch nicht, ich bringe eine Botschaft, eine frohe Botschaft. Krieg schon richtig Gänsehaut. Unsere Hirten aber fürchteten sich sehr. Plötzlich schwebten scharenweise leuchtende Gestalten über unserem Feld. Das war ein Singen und Jubilieren. Mir war ganz feierlich zumute. Und die Botschaft? Ich glaube, ich habe sogar irgendwo Trompeten gehört. Wie lautet die Botschaft? Hab ich vergessen. Konzentriere dich. Du hast mich ganz durcheinander gebracht. Eine Botschaft ist immer wichtig. Naja, irgendwas mit Windeln. Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Was ist jetzt mit unseren Hirten? Sind gekidnappt worden. Gekidnappt? Von diesen UFOs. UFOs? Unbekannte Flugobjekte mit außerirdischen Besuchern. Wir sind nicht allein im Weltall. Spürst du das nicht? Ich glaube, wir werden belauscht. Also, falls uns jemand belauscht, tut es mir leid, dass es in diesem Moment nichts Aufregenderes zu hören gibt als uns Schafe. Ich wünsche unseren Zuhörern von Herzen, dass es bald diese Fernseher gibt. Hör mir lieber zu. Die Hauptsache ist jetzt, immer schön zusammenbleiben. Das unerlaubte Entfernen von der Herde ist strengstens untersagt. Kein einziges Schaf darf verloren gehen. Ich sage das zwar nur ungern, aber es muss einfach heraus. Ich hab dich sehr lieb. Das wäre für dich der Zeitpunkt gewesen, zu sagen, ich hab dich auch sehr lieb. Wo bist du? Hast du dich irgendwo versteckt? Das ist langsam kein Spaß mehr. Ich seh dich nicht mehr. Sag mir endlich, wo du bist. Hier ist das Ende unseres Felds. Eine kleine Linie aus Steinchen liegt am Boden. Bis hierhin und nicht weiter. Das haben unsere Hirten mehrfach gesagt. Aber was haben die Hirten nicht alles mehrfach gesagt? Ich mach jetzt einfach mal einen Sprung über die Linie. Nichts ist passiert? Na also. Was schreist du denn so? Da steht jemand. Eine Gestalt mit gelben Augen, Hörnern auf dem Kopf und... Hast du noch nie einen Ochsen gesehen? Doch. Wie konnte ich mich nur so ins Boxhorn jagen lassen? Gut, dass ich dich treffe. Sag mal, ist dir heute Nacht zufällig etwas Besonderes aufgefallen? Ihr Schafsköpfe, ihr seid mal wieder die Einzigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Dabei haben die geflügelten Himmelsboten die frohe Botschaft doch überall herumtrompetet. Es waren also keine UFOs. UFOs. Ihr Schafe, ihr seid ja noch viel dümmer, als ich gedacht habe. Was isst du da eigentlich? Keine Ahnung. Du wühlst in einem Mülleimer. Willst du die frohe Botschaft jetzt wissen oder nicht? Ja. Heute ist ein großer Feiertag. Und morgen wird gleich weiter gefeiert. Das ganze Städtchen ist schon auf den Beinen. In dieser Nacht wurde nämlich ein Kind geboren. Ein Baby. Es liegt in Windeln gewickelt. In einen Stall bei den Welblechhütten. Das ist ja gleich hinter dem Schrottplatz. Du frisst irgendwelches Verpackungsmaterial. Sowas kann man doch nicht essen. Das ist bestimmt nicht gesund. Was bleibt mir denn anderes übrig? An meine Futterkrippe komme ich ja nicht mehr ran. Da liegt ein Kindlein auf Heu und auf Stroh. Erzähl mir alles über das Baby. Das andere Schaf sehe ich in meinem Leben nie wieder. Bestimmt wurde es von diesen UFOs geschnappt. Ich bin das letzte Schaf auf der ganzen Welt. Ich bringe eine frohe Botschaft. Sag mal, spinnst du? Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Man kann hier nicht einfach kommen und gehen, wie es einem gerade passt. Wenn man weggeht, muss man sich vorher abmelden. Vor allem seid ihr pausenlos UFOs starten und landen. Das waren keine UFOs. Diese leuchtenden Erscheinungen, die du gesehen hast, das waren geflügelte Himmelsboten. Du riechst irgendwie so anders. Ich habe gerade einen Ochsen kennengelernt. Was? Ja. Wann? Wo? Wir dürfen doch nicht mit anderen Tieren sprechen. Das haben unsere Hirten immer gesagt. Dafür kenne ich jetzt die Botschaft. Das ist natürlich was anderes. Aber ich sag sie dir nicht. Du bist so gemein. Die Botschaft bleibt mein Geheimnis. Seit wann haben wir Geheimnisse voreinander? Ach, ab heute wird sich sowieso manches ändern. So viel kann ich dir schon mal sagen. Der neue Stern am Himmel ist ein gutes Zeichen. Gewaltige Veränderungen stehen uns bevor. Dir wird noch Hören und Sehen vergehen. Heute ist nämlich ein großer Feiertag und morgen wird gleich weiter gefeiert. Ich hab's gewusst. Deshalb fühle ich mich die ganze Zeit schon so... feierlich. Mehr sage ich dir nicht. Wenn du mir die Botschaft verrätst, zu spät, mache ich alles, was du willst. Gib dir keine Mühe. Bitte. Bitte. Nein. Wenn du mir die Botschaft verrätst, dann... leih ich dir meine Zahnspange. Das ist dein Ernst? Ich werd verrückt. Wie oft habe ich dich schon darum gebeten? Aber du hast immer gesagt, ich verbiege sie nur oder ich mache sie ganz kaputt. Ja. Deshalb verwahre ich meine Zahnspange in dieser kleinen roten Box, die an einer Kordel um meinen Hals hängt. Mach sie auf. Bitte. Bitte mach sie auf. So sieht meine Zahnspange aus. Wow. Sie ist noch so viel schöner, als ich gedacht habe. Ich werde gut auf deine Zahnspange aufpassen. Das verspreche ich hoch und heilig. Also wie lautet die Botschaft? Die muss aber unter uns bleiben. Wem soll ich sie denn schon verraten? Hör gut zu. Ich habe schon Ohren so groß wie Rhabarberblätter. Dann komm näher. Mhm. Noch näher. Mhm. Und? Was sagst du nun? Das ist doch eine Sensation, oder? Ich habe kein Wort verstanden. Bist du taub? Du nuschelst immer so beim Flüstern. In dieser Nacht wurde ein Baby geboren. Es liegt in Windeln gewickelt. Gib mir die Spange. Ist das schon alles? Komische Botschaft. Babys liegen doch immer in Windeln gewickelt. Das ist nicht irgendein Baby. Sein Kommen wurde seit Ewigkeiten angekündigt und voller Sehnsucht erwartet. Aber der Erscheinungstermin musste immer wieder verschoben werden. Wenn es größer ist, soll es sogar die ganze Welt retten. Gib mir endlich die Spange! Woher weißt du das eigentlich? Hab ich doch gesagt. Von diesem Ochsen. Du hast dir von einem Ochsen einen Bären aufbinden lassen. Ja, das mit den Windeln habe ich schon vorher gewusst. Außerdem hast du mir immer noch nicht gesagt, was die eigentliche Botschaft ist. Vielleicht ist das Baby die Botschaft. Wer es glaubt, wird selig. Soll ich dir mal was verraten? Mhm. Deine Zahnspange interessiert mich nicht. Behalte sie ruhig. Du brauchst sie sowieso viel dringender als ich. Wieso? Das musst du mir schon genauer erklären. Ich gehe jetzt mal das Baby angucken. Leb wohl! Du lässt mich allein auf dem Feld zurück? Neugeborene sind so unfassbar süß. Die kleinen Hände mit winzigen Fingern. Die klitzekleinen Füßchen. Ich kann es kaum erwarten, das Baby abzuschlecken und mit meinen Küssen zu bedecken. Kein Schaf darf ein neugeborenes Kind küssen, schon aus hygienischen Gründen. Du bist eine richtige Spaßbremse. Ich warte hier auf die Hirten. Wenn man sich verloren hat, muss man nämlich immer an dem Punkt warten, wo man sich zuletzt gesehen hat. Kapierst du denn nicht? Unsere Hirten sind bestimmt längst bei dem Baby. Sie sind also gar nicht entführt worden? Das verzeih ich ihnen nie. Lassen uns wegen diesem blöden Baby einfach allein? Mitten in der Nacht? Und wenn plötzlich der Wolf kommt? Bei uns gibt's doch keine Wölfe. Also, ich gehe jetzt. Ich komm mit. Der Stern leuchtet uns den Weg. Moment. Wir können doch nicht einfach so losmarschieren. Wir machen einen Wandertag. Und bei einem Wandertag müssen ein paar wichtige Regeln beachtet werden. Ich will dich schließlich nicht auch noch verlieren. Aber das Wichtigste bei einem Wandertag ist der rechtzeitige Aufbruch. Guck, der Stern leuchtet schon grün. Erst einmal müssen sich alle Schafe in Zweierreihen aufstellen. Jedes Schaf merkt sich seinen Nachbarn. Dann muss nur noch kurz durchgezählt werden und schon kann's losgehen. Ich stehe schon neben dir. Ich bin dein Nachbar. Und du bist mein Nachbar. Falsch. Wieso? Du bist mein Nachbar. Hab ich doch gesagt. Zähl lieber durch. Warum ausgerechnet ich? Der Wandertag war schließlich deine Idee. Zähl. Hast du dir deine Nachbarn auch gut eingeprägt? Zähl. Sind wir eigentlich eine große Herde? Ich kenne keine größere. Wie viele Schafherden kennst du eigentlich? Unsere reicht mir schon. Zähl! Ist das Baby ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung. Was hat der Ochse denn gesagt? Es liegt in der Krippe. Das hab ich nicht gefragt. Das Baby hat lange Wimpern, schönes lockiges Haar und weint überhaupt nicht. Also ein Mädchen. Super. Ansichtssache. Mädchen sind viel schlauer als Jungs. Zähl endlich. Wieso liegt das Baby eigentlich in einer Krippe? Zähl endlich durch. Welche Eltern legen ihr Baby in einen Futtertrog für Tiere? Zähl endlich. Das Wichtigste bei einem Wandertag ist der rechtzeitige Aufbruch. Ich muss dir ein kleines Geständnis machen. Du kannst überhaupt nicht zählen. Woher weißt du das? Ich kann auch nicht zählen. Das habe ich gar nicht gewusst. Alle Schafe haben eine kleine Rechenschwäche. Naja, wir Schafe haben auch keine Finger, die wir heimlich zur Hilfe nehmen können. Die Zahl wird schon irgendwie stimmen. Das Wichtigste bei einem Wandertag ist nämlich der rechtzeitige Aufbruch. Los geht's! Ich muss noch mal kurz verschwinden. Warum hast du nicht vorher daran gedacht? Wer weiß, ob es unterwegs öffentliche Toiletten gibt. Beeilung. Aber keine Leckerlis naschen. Das ist unser Reiseproviant für den Wandertag. Du kennst mich doch. Eben. Das Baby ist eine richtige Sensation. Es soll wahre Wunder vollbringen. Es kann Gedanken lesen, Wasser in Himbeersaft verwandeln und hat sogar eine Gabel verbogen. Glaubst du etwa solchen Hokuspokus? Nur durch bloßes Angucken. Das ist sicher nur ein ganz billiger Trick. Davon will ich mich selbst überzeugen. Fertig? Wohin führt eigentlich unser Wandertag? Richtung Schrottplatz. Was? Bei den armseligen Wellblechhütten? Da gibt es kein frisches Trinkwasser. Die Straßenbeleuchtung funktioniert nicht richtig. Selbst die Polizei lässt sich da unten nicht blicken. Und ausgerechnet in so einer miesen Gegend wurde das berühmte Baby geboren. Du, wenn es später mal die Welt retten soll, ist ein Geburtsort bei den Ärmsten der Armen eigentlich ein guter Anfang. Vielleicht bedeutet die Botschaft, dass Geld und Reichtum gar nicht so wichtig sind. Ein schöner Gedanke. Wird sich in der Zukunft aber leider nicht durchsetzen. Was machst du eigentlich gerade? Nichts. Naschst du etwa? Weißt du was? Der Ochse hat gesagt, dass das Baby in einem Stall bei den Wellblechhütten geboren ist, weil die Eltern im ganzen Städtchen kein Zimmer gekriegt haben. Aber um diese Jahreszeit ist doch immer alles ausgebucht. Woher kommt eigentlich diese Musik? Was? Woher kommt diese Musik? Ich höre keine Musik. Sag mal, du bist wirklich taub, oder? Was? Das dauert mir zu lange. Ich guck mal, woher diese Musik kommt. Schätzchen, wohin so eilig? Leider habe ich keine Zeit. Du willst sicher auch zu dem neugeborenen Kind. Kennst du es etwa? Ich habe die Geburt im Stall sogar hautnah miterlebt. Das war alles andere als ein Spaß, kann ich dir sagen. Aber jetzt liegt das Kind in seiner Krippe. Bei seinem Anblick sind mir fast die Tränen gekommen. Es hat mich die ganze Zeit angelächelt. Dabei bin ich nur ein einfacher Esel. Irgendwie hat es an mir einen Narren gefressen. Und warum bist du dann nicht bei dem Baby? Schätzchen, ich brauch auch mal eine Pause. Ich habe die hochschwangere Mutter den ganzen weiten Weg hierher getragen. Möchtest du einmal meinen Rücken sehen? Man sollte eigentlich keine weite Reise machen, wenn man jeden Moment ein Baby zur Welt bringen kann. Die Eltern hatten keine andere Wahl. Sie mussten herkommen, um sich zählen zu lassen. Was? Müssen sich Menschen auch zählen lassen? Mhm. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber mal unter uns gesagt, wieso liegt das Mädchen in einer Krippe? Offenbar gibt es eine ganze Menge, was du nicht weißt. Das Kind ist nämlich... Was? Komm einfach mit mir in den Stall. Da kannst du dich auf eine Riesenüberraschung gefasst machen. Was für eine Überraschung? Das wirst du schon sehen. Wieso grinst du so? Ich besorge dir auch einen guten Platz, mit direktem Blick auf die Krippe. Langsam wird's in dem Stall nämlich ein bisschen voll. Von überall her kommen die Leute angereist. Gerade eben sind sogar ein paar Typen auf Kamelen angekommen. Sie tragen merkwürdig geformte Hüte auf dem Kopf. Und sie haben jede Menge Geschenke aus dem Morgenland mitgebracht. Geschenke? Gold, Weihrauch und Majoran. Wo läufst du denn hin? Schätzchen, habe ich etwa was Falsches gesagt? Das ist ja eine schöne Bescherung. Ich musste nur mal kurz verschwinden und schon hat das andere Schaf alle Leckerlis für sich allein weggefressen. Ah, wo steckt es jetzt nur wieder? Hallo? Hallo? Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Spinnst du? Der Stern wird sicher gleich rot. Außerdem habe ich gerade einen Esel getroffen. Er ist der erste Augenzeuge und hat die Geburt im Stall hautnah miterlebt. Und er ist immer noch ganz grün im Gesicht. Beeil dich! Langsam wird's in dem berühmten Stall nämlich ein bisschen voll. Gerade eben sind sogar ein paar Typen auf Kamelen angekommen und haben jede Menge Geschenke aus dem Morgenland mitgebracht. Bravo! Du kannst wirklich stolz sein auf dich. Wir sind an unserem Wandertag noch nicht mal losmarschiert und du hast schon den ganzen Reiseproviant gefressen. Es ist wirklich traurig, dass du keine anderen Interessen hast als fressen. Und wenn wir unterwegs wieder Hunger kriegen? Bei dem Baby gibt es sicher wieder was zu fressen. An den Feiertagen wird von früh bis spät nur gegessen. Gefüllte Pasteten, gebratenes Geflügel. Das denkst du dir gerade aus. Und Würstchen mit Kartoffelsalat. Würstchen mit Kartoffelsalat? Ja. Mein absolutes Lieblingsgericht. Komm, gehen wir. Und den Abfall? Lassen wir einfach liegen. Irgendjemand wird das schon wegräumen. Wenn wir noch länger herumtrödeln, ist aus dem Baby längst eine junge Frau geworden. Mit schönem, lockigen Haar. Kommst du? Wir können nicht. Warum? Wir haben kein Geschenk. Scheiße. Sagt man nicht. Was haben denn die Typen aus dem Morgenland mitgebracht? Gold, Weihrauch und Majoran. Genau dasselbe wollte ich auch schenken. Hast du zufällig noch eine andere Idee? Also langsam wird das mit den Geschenken ein bisschen stressig. Wir müssen uns einfach besser auf die Aufgabe konzentrieren. Mach einfach die Augen zu. Warum? Dann kann man sich besser konzentrieren. Woran denkst du? An Würstchen mit Kartoffelsalat. Wie war noch mal die Aufgabe? In einem Stall wurde ein Kind geboren. Überlege dir ein passendes Geschenk und begründe deine Antwort. Auf die Lösung kommen wir nie. Ich schenke dem Baby ein Holzschwert. Weil alle Kinder spielen gern mit Waffen, auch die Mädchen. Man darf seine Antwort nicht einfach in die Runde rufen, sondern muss sich vorher melden. Sonst schreien alle durcheinander und man versteht kein einziges Wort mehr. Außerdem kommt ein Schwert überhaupt nicht in Frage. Das Baby muss lernen, sich auch ohne Gewalt durchzusetzen, falls es später mal irgendwelche Feinde hat. Ein Schnuller. Zu einfallslos. Etwas Selbstgebasteltes. Dafür ist es zu spät. Eine Krawatte. Es ist doch ein Mädchen. Wir pflücken einen hübschen Blumenstrauß. Aha. Hier wachsen doch nur Disteln. Wir malen schnell ein Bild. Seit wann kannst du malen? Ein Gutschein. Viel zu unpersönlich. Ein Kuscheltier? Spinnst du? Ein niedliches kleines Stofflämmchen. Dann will es später nur ein richtiges Tier. Wir kaufen jetzt einfach irgendwas und legen die Quittung bei. Dann kann man das Geschenk gleich nach den Feiertagen wieder umtauschen. Hast du Geld? Nein. Ich hab das ideale Geschenk. Du hast so einen komischen Blick. Wir schenken dem Baby. Spann mich nicht so auf die Folter. Deine Zahnspange. Dann hat das Baby später mal schöne Zähne. Das kannst du nicht von mir verlangen. Oh, gib dir einfach mal einen Ruck. Diese Zahnspange ist das Einzige, was ich habe. Ein Geschenk muss von Herzen kommen. Das muss so richtig wehtun. Und was schenkst du dem Baby? Naja, eigentlich habe ich gedacht... Was? Die Zahnspange ist unser gemeinsames Geschenk. Ich sag das nur ungern. Aber es muss einfach heraus. Ich hab dich nicht mehr lieb. Du bist wirklich das letzte Schaf. Ab heute sind wir Feinde. Wohin gehst du? Keine Ahnung. Hauptsache weg von dir. So schnell wie möglich. Du bist ja immer noch da. Bestimmt lerne ich schnell ein anderes Tier kennen. Viel Glück. Scheint ja nicht besonders schwierig zu sein. Hoffentlich begegnest du einem Wolf. Ich dachte, bei uns gibt es keine Wölfe. Oh, ja, doch. Davon gibt es sogar jede Menge. Ich wünsche dir, dass du möglichst bald einen großen schwarzen Wolf triffst. Mit scharfen Zähnen. Lieber lasse ich mich von einem großen schwarzen Wolf auffressen, als länger mit dir zusammen zu sein. So habe ich mir die Feiertage nicht vorgestellt. Endlich habe ich das ganze Feld für mich. Ich bin frei und einsam. So habe ich mir das immer gewünscht. Da, von diesem Felsen da oben, müsste man eigentlich eine gute Aussicht haben. Ich mach mich einfach mal an den Aufstieg. Das geht sogar viel besser, als ich gedacht habe. Wer hätte das gedacht? Schon bin ich. Fast bin ich. Jetzt bin ich oben angekommen. Wenn mich jemand sehen könnte, wie ich aufrecht auf dem felsigen Gipfel stehe und stolz mein Reich überblicke. Noch nie war ich so glücklich. Ein Wolf! Was machst du nachts draußen? So allein? Ein Wolf! Wieso bist du um diese Zeit überhaupt noch auf? Mit einer verspiegelten Sonnenbrille. Du solltest längst schlafen. Wo sind eigentlich deine Hirten? Die schlafen schon. So, so. Und wo stecken deine Freunde? Ein Schaf ist doch immer in einer Herde. Ich hab keine Freunde. Kleines, komm doch mal von dem Felsen runter. Ich würde gerne ein Wörtchen mit dir reden. Hör's bald! Du musst keine Angst vor mir haben. Ich brauche nur ein paar kleine Informationen. In dieser Nacht wurde ein Kindlein geboren. Sicher hast du schon davon gehört. Im Land gibt es einen mächtigen König mit einer richtigen Krone auf dem Kopf. Als er den neuen Stern gesehen und von der Geburt erfahren hat, war er erst sehr erschrocken. Dann hat er überall nachforschen lassen, wo das Kindlein zu finden ist. Warum? Damit er auch hingehen kann und ihm huldigen. Oh, huldigen. Das Wort habe ich noch nie gehört. Nein? Bedeutet bestimmt nichts Gutes. Ich habe mir einfach gedacht, ich bringe ihm das Kindlein gleich in seinen prächtigen Palast. Wenn du nicht runterkommst, muss ich wohl zu dir raufkommen. Wölfe können doch nicht klettern. Das denken viele Schafe. Aber das ist ein Irrtum. Er steigt tatsächlich höher. Pfote um Pfote. Wo ist das neugeborene Kind? Von einem neugeborenen Kind höre ich das erste Mal. Du lügst. Das kann ich sogar riechen. Ich kenne das Kind nicht. Gleich bin ich bei dir. Nur noch ein kräftiger Satz. Dann habe ich es bis auf den Felsvorsprung unter dir geschafft. So. Du findest sie gleich hinter dem Schrottplatz. Sie wurde in einem Stall geboren. Was? Du findest sie gleich hinter dem Schrottplatz. Sie wurde in einem Stall geboren. Sie? Das Mädchen liegt in Windeln, gewickelt in einer Krippe. Was? Ein Mädchen? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Jetzt habe ich mir beim Sturz von diesem verdammten Felsen fast das Kreuz ausgerenkt. Ich fahnde nach einem neugeborenen Jungen. Mit dir habe ich nur meine wertvolle Zeit verplempert. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Was war eine stille Nacht. Ruhige Nacht. Na sowas. Diese Melodie ist mir gerade eingefallen. Einfach so. Mein Lied muss ich gleich in dem berühmten Stall vorsingen. Mit dem Zauber meiner Musik wiege ich das Kindlein in den Schlaf. Ein besseres Geschenk gibt es gar nicht. Persönlich, von Herzen kommend und gar nicht teuer. Na, so eine Überraschung. Hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen. Bist du nun enttäuscht? Wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe. Wieso bist du überhaupt da oben? Ich habe ein Lied für das Baby gedichtet. Komm da wieder runter. Mir gefällt es eigentlich ganz gut hier oben. Du traust dich einfach nicht mehr von dem Felsen runter. Es ist viel zu hoch. Heul nicht. Ich weiß selber nicht, wie ich hier raufgekommen bin. Spring einfach. Nein. Ich hab Angst. Mach einfach. einfach die Augen zu. Und dann? Fange ich dich schon auf. Au. Komisch. So hoch war der Felsen gar nicht. Du kommst von dem Stall. Das merke ich an deinem verklärten Gesichtsausdruck. Wie war's? Man kann es einfach nicht mit Worten beschreiben. Erzähl. Es war ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Und das Baby? So ein Gedrängel habe ich noch nie erlebt. Die Leute sind fast durchgedreht. Alle wollten unbedingt das Baby sehen. Vor lauter Menschenmassen war überhaupt kein Durchkommen mehr. Wer auch immer diesen Laden schmeißt, hätte ruhig mal eine zweite Kasse aufmachen können. Und das Baby? Überall wurden gebrannte Mandeln verkauft, rot lackierte Äpfel und Lebkuchenherzen. Wenn ich nur an diese schauderhafte Blechmusik denke und diesen minderwertigen Rotwein, der war sogar warm. Ist das Baby wirklich so wunderschön? Keine Ahnung. Du hast es gar nicht gesehen? Ich bin doch nicht blöd und stell mich in einer so langen Schlange an. Wahrscheinlich hat keiner den Jungen mit eigenen Augen gesehen. Was? Jeder Besucher durfte nur ganz kurz in die Krippe gucken. Das Baby ist kein Mädchen? Natürlich nicht. Wie bist du überhaupt auf diesen Gedanken gekommen? Schließlich soll das Baby mal die Welt retten. Dazu sind Mädchen doch gar nicht in der Lage. Wie bitte? Mädchen sind viel zu sanftmütig. Na, das sehe ich ein bisschen anders. Ich will mich nicht mehr streiten. Vor allem an den Feiertagen. Die sind längst vorbei. Der Stern ist nirgends mehr zu sehen. Und? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wie sieht es hier überhaupt aus? Erstmal ein bisschen den Abfall aufräumen. Was sind wir nur für Schafe? Das berühmte Baby haben wir verpasst. Die Botschaft haben wir auch nicht richtig kapiert. Und wir wissen noch nicht einmal, wie viele Schafe wir sind. An diesen Feiertagen ist uns auch wirklich nichts erspart geblieben. Sogar mein schönes Lied habe ich ganz umsonst angeübt. Und wenn du es trotzdem singst? Vielleicht hört dich der neugeborene Junge aus weiter Ferne. Er soll doch so erstaunliche Fähigkeiten haben. Fang einfach mal an. Stille Nacht, ruhige Nacht. Oh, wunderschön. Sing doch mit. Mhm. Stille Nacht, ruhige Nacht. Schaf, singen den Knaben in ruhigen Schlaf. Kind, die Schafe sind da. Ah, Kindlein, die Schafe sind da. Dein Lied wird bestimmt mal ein richtiger Ohrwurm. Das werden die Leute noch in 1000 Jahren singen. Auf der ganzen Welt, in verschiedenen Sprachen. Ich hab dich lieb. Und ich hab noch ein Geschenk für dich. Das ist doch nicht nötig. Du weißt doch noch gar nicht, was es ist. Es kommt von Herzen. Die Zahnspange. Fang bloß nicht an zu heulen. Hoffentlich steht sie mir auch. Probier sie doch einfach mal an. Oh, du siehst umwerfend aus. Du bist ein Engel. Was? Du bist ein Engel. Ich verstehe dich leider nicht. Du bist ein Engel. Sprich bitte deutlich. Du bist ein Engel. Ich weiß. Ab heute tragen wir sie abwechselnd. Was ist eigentlich ein Engel? Ein geflügelter Himmelsbote. Gleich fange ich noch an zu heulen. Da kommt jemand. Bestimmt die letzten Besucher von dem Stall. Guck mal, wie sie schwanken. Die haben wohl ein bisschen zu viel von dem warmen Rotwein getrunken. Sind das nicht unsere Hirten? Stimmt. Die haben wir in der Aufregung ganz vergessen. Vielleicht haben sie uns was mitgebracht. Würstchen mit Kartoffelsalat. Rot lackierte Äpfel. Lebkuchenherzen. Eins für dich. Und eins für mich. Das macht zwei. Wir sind also zwei Schafe. Und so hat die Geschichte ein gutes Ende genommen. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Kapier ich nicht. Das ist erst der Anfang. Das letzte Schaf. Ein Hörspiel von Ulrich Hub. Nach einer wahren Geschichte. Es spielten das eine Schaf Katrin Angerer, das andere Schaf Lea Dräger, der Ochse Udo Kroschwald, der Esel Martin Seifert, der Wolf Roman Knischka. Komposition Maria und Michael Hinze. Ton André Lühr, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.